Es wird langsam heiß, Bruder. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es noch heißer werden wird. Für uns alle. Wie viel heißer kann es noch werden? Noch sehr viel heißer. All systems stand by. Now, open your ears and get ready for takeoff. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Eier, gib mal Suppe. Schlägt dich weg, ich schlägt dich weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg.

Ich muss weg. Roger, Roger. Calling, calling. Roger, Roger. Can you read me? 78789, 78789. Can you read me? Roger, Major. This is Modern Talking Spaceship 1998. We need authorization to land. Major, Major. Landing coordination. We are now 10 seconds from countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engage for blast off.